Die Opposition regiert mit. Direkt nachdem die Bundesregierung im September 2022 ihren Entwurf eines 12. Gesetzes zur Änderung des 2. Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, Einführung eines Bürgergeldes, Bürgergeldgesetz, vorgelegt hatte, drohten CDU und CSU mit einer Blockade des Entwurfs im Bundesrat. Am 10. November 2022 stimmte zwar der Bundestag dem Entwurf zu. Doch 4 Tage später schmetterte der Bundesrat das vom Bundestag beschlossene Gesetz wie angekündigt ab. Die Bundesregierung musste den Vermittlungsausschuss anrufen. Der Vermittlungsausschuss ist die gemeinsame Schlichtungsstelle von Bundestag und Bundesrat. Darin sitzen 32 Mitglieder, 16 von jedem der beiden Verfassungsorgane. In den beiden Verhandlungsdelegationen sind die Parteien entsprechend der Größe ihrer Fraktion vertreten. Der Vermittlungsausschuss tagt geheim, um dem Druck zur parteipolitischen Profilierung entgegenzuwirken, denn das Gremium hat den expliziten Auftrag, Kompromisse zu erarbeiten. Nach kontroverser Debatte legte der Vermittlungsausschuss einen weichgespülten Entwurf der Bürgergeldreform vor, dem Bundestag und Bundesrat auch zustimmten. Doch vom ursprünglichen Gesetz war nicht mehr viel übrig, denn die Streichungen, auf die sich der Vermittlungsausschuss geeinigt hatte, betrafen die Kernpunkte der geplanten Reform. Die Wohnungsmiete wird nur noch für 1 Jahr statt wie im ersten Entwurf für 2 Jahre vom Staat übernommen. Zudem wurde das Schonvermögen, das man im ersten Bezugsjahr behalten darf, gekürzt und die Vertrauenszeit wurde ersatzlos gestrichen. Das Einknicken der Ampel in den zentralen Punkten der Reform war früh absehbar. Schon Anfang November 2022 hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung signalisiert, dass er der Opposition weit entgegenkommen werde. CDU und CSU haben damit ihr Ziel erreicht: Menschen so wenig wie möglich zu unterstützen und so hart wie möglich zu sanktionieren, wenn sie auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Wie kann das sein? Obwohl bei der letzten Bundestagswahl 52% aller WählerInnen für SPD, Grüne, FDP und Linke gestimmt hatten und damit auch für ein Ende des bisherigen Hartz-IV-Systems. Obwohl die CDU-CSU mit gerade mal 24% der Stimmen in die Opposition geschickt worden war. Politische Straßensperre mit 14 Buchstaben, Bundesratsveto. Dieses demokratisch fragwürdige Ergebnis beruht darauf, dass unser föderales System Oppositionsparteien ermöglicht, den Bundesrat als parteipolitisches Blockadeinstrument zu nutzen. Der Politikwissenschaftler Professor Dr. Christian Stecker sieht es als eine der kaum hinterfragten Grundkonstanten des politischen Systems der Bundesrepublik, dass die Opposition mit Hilfe des Bundesratsvetos mitregieren kann. Stecker leitet den Arbeitsbereich Politisches System Deutschlands und Vergleich politischer Systeme am Politikwissenschaftlichen Institut der Technischen Universität Darmstadt. Die derzeitige Arbeitsweise des Bundesrats ermöglicht es der Bundestagsopposition, Reformvorhaben der Regierung in der Länderkammer zu torpedieren. Über den Bundesrat bestimmen die Länder heute Bundesgesetze auf eine Weise mit, die so nie vorgesehen war. Eher selten verhindern Bundesländer im Bundesrat, dass der Bund sie übervorteilt. Vielmehr verhindert die Opposition im Bundestag über ihren Einfluss auf den Bundesrat immer öfter, dass Gesetze so in Kraft treten, wie sie vom Bundestag beschlossen wurden. Sprich, die Opposition mag die Mehrheit im Bundestag verloren haben, sie kann aber, wenn sie in ausreichend Landesregierungen sitzt, über den Bundesrat dennoch im Bund mitregieren. Das untergräbt letztlich die Bedeutung der Bundestagswahl und damit zugleich das Vertrauen in den demokratisch-parlamentarischen Prozess.